Hallo Barbara. Hallo Birgit, du kommst mir wie gerufen. Wir haben heute ein interessantes Seminar, moderne Poesie und Musik. Ja, ich weiß. Nur ich kann leider nicht kommen, ich muss arbeiten. Ach schade, aber am Wochenende sehen wir uns doch, oder? Ja, natürlich. Toll, also dann bis Samstag um 7? Ja, um 7. Bis dann. Mach's gut.